Good morning. Guten Morgen. Now let's go and finish up this chapter. Lasst uns heute dieses Kapitel abschließen. You know, so Jesus talked about the supernatural, how important it was. Jesus sprach über das Übernatürliche und wie wichtig es ist. But then look, he quoted scripture. Doch schau, dann zitierte er eine Schriftstelle. Verse 25, he says this. In Vers 25 sagt er, and all of this has happened to fulfill what is written in the scriptures, they've hated me for no reason. Und all das ist geschehen, um zu erfüllen, was in ihren Schriften geschrieben steht. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Do you know what's interesting? Weißt du, was interessant ist? Because Jesus knew the scripture, he wasn't stressed about the situation. Weil Jesus die Schrift kannte, belastete ihn die Situation nicht. Many of us many times are stressed because we don't even know the scripture. Viele von uns sind oft gestresst, weil wir die Bibel gar nicht kennen. But as we learn that the scriptures are very important for us to really understand and know. Doch wenn wir lernen würden, wie wichtig es ist, die Bibel zu kennen und zu verstehen. In many situations we would be so much more at peace. Hätten wir in vielen Situationen viel mehr Frieden. And I will send you the divine encourager from the presence of my Father. Und ich werde euch den göttlichen Ermutiger aus der Gegenwart meines Vaters selbst senden. He will come to you, the Spirit of Truth, emanating from the Father, and he will speak to you about me. Er wird zu euch kommen, der Geist der Wahrheit, vom Vater ausströmend, und er wird mit euch über mich sprechen. He is called the Encourager. Er wird der Ermutiger genannt. We have been looking so much to each other for encouragement. Wir haben untereinander so viel nach Ermutigung gesucht. And what happened? Und was ist passiert? Because we've tried to find encouragement outside the source of all encouragement, which is the Holy Spirit. Weil wir versuchten, Ermutigung außerhalb der Quelle aller Ermutigung zu finden, die der Heilige Geist ist. We've many times remained discouraged. Sind wir oft entmutigt geblieben? Or even disappointed because we were hoping to get something from humans that we get from the Holy Spirit. Oder sogar enttäuscht, weil wir hofften, etwas von Menschen zu bekommen, was wir nur vom Heiligen Geist erhalten können. Do you know, I found that no matter what we go through, ich stelle fest, dass egal was wir durchmachen, nobody can ever encourage us as the Holy Spirit. Niemand uns so ermutigen kann wie der Heilige Geist. So we have to learn to develop a relationship with him. Wir müssen also lernen, eine Beziehung mit ihm zu entwickeln. He knows what you go through, he understands what you go through, and he wants to come to your side to encourage. Er weiß und versteht, was du gerade durchlebst, und er möchte an deine Seite gehen und dich ermutigen. Look at this. Schau dir das an. He says, Jesus said, he is called the Spirit of Truth. Jesus sagt, er wird der Geist der Wahrheit genannt. So you can be completely sure that nobody can reveal truth to you like the Holy Spirit. Das heißt, du kannst dir absolut sicher sein, dass niemand dir die Wahrheit so offenbaren kann wie der Heilige Geist. And the other thing Jesus said, that he will always talk about Jesus. Jesus sagt außerdem, dass er immer über Jesus reden wird. That's why. Darum. The closer you learn to walk with the Holy Spirit, the more you will be in love with Jesus, because the Holy Spirit will talk about him. Je enger du mit dem Heiligen Geist lebst, desto verliebter wirst du in Jesus sein, denn der Heilige Geist wird immer über ihn reden. The Holy Spirit has been ignored and ignored and ignored. Der Heilige Geist wurde ignoriert, ignoriert, ignoriert. We've talked about God, we've talked about Jesus, but we've not really learned to walk with him. Wir haben mit ihm über Gott und Jesus geredet, aber nicht gelernt, mit ihm zu leben. He is the one who is always wanting to be on your side to give you help and give you encouragement. Er möchte immer an deiner Seite sein, um dir Hilfe und Ermutigung zu geben. You know, so many times when I read things in the Bible and I don't understand them. Oft, wenn ich Dinge in der Bibel lese, die ich nicht verstehe. I say, Holy Spirit, please explain these things to me. Dann sage ich zum Heiligen Geist, bitte, erkläre mir die Sachen. You are the Spirit of Truth. You know exactly what the Father and Jesus are trying to say. Will you talk to me? Du bist der Geist der Wahrheit und weißt genau, was der Vater und Jesus hier ausdrücken wollen. Bitte, rede zu mir. And now look, we're going to finish up with this thought and then we're going to wrap up this chapter. Wir werden diesen Gedanken noch beenden und dann das Kapitel abschließen. Here is what Jesus is saying. Jesus sagt in Vers 27, and you will tell everyone the truth about me, for you have walked with me from the start. Und ihr werdet allen die Wahrheit über mich erzählen, denn ihr seid von Anfang an mit mir unterwegs gewesen. So look, there is a working together of the Holy Spirit and us when it comes to talk about the teaching gospel. Schau, es gibt ein Zusammenarbeiten zwischen uns und dem Heiligen Geist, wenn es darum geht, das Evangelium zu lehren. You know, he is the Spirit of Truth. He reveals the Father and he reveals Jesus. Er ist der Geist der Wahrheit. Er offenbart den Vater und Jesus. So remember this. Denk daran. We must, when it comes to the preaching of the the gospel, have a complete trust in the Holy Spirit. Wenn es um das Predigen des Evangeliums geht, müssen wir totales Vertrauen in den Heiligen Geist haben. The best words that you have cannot truly describe and explain the Father or Jesus perfectly. Die besten Worte, die du hast, können den Vater und Jesus nicht wirklich vollkommen beschreiben. But the Holy Spirit can do that. Aber der Heilige Geist kann das. And look about this. Und jetzt schau mal. Without the Holy Spirit, there's no supernatural either. Ohne den Heiligen Geist gibt es auch nichts Übernatürliches. Acts 10:38 says. Apostelgeschichte 10, Vers 38 sagt. God anointed Jesus of Nazareth. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat. With the Holy Spirit and power. Mit Heiligem Geist und Kraft. And then he walked around and did good and healed everybody who was oppressed by the devil. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. So you see, we cannot share the gospel without the Holy Spirit. That doesn't make sense. Siehst du, dass wir das Evangelium nicht ohne den Heiligen Geist weitergeben dürfen? Das macht einfach keinen Sinn. He reveals Jesus, he reveals the Father and he releases the supernatural. Er offenbart Jesus, er offenbart den Vater und er setzt das Übernatürliche frei. So the more we learn to walk with the Holy Spirit as our personal encourager. Je mehr wir also mit dem Heiligen Geist als unseren persönlichen Ermutiger leben, the more we will live in personal victory. Desto mehr werden wir in persönlichem Sieg leben. And the more we learn to walk with the Holy Spirit as the expression of the power in the preaching of the gospel. Je mehr wir beim Predigen des Evangeliums mit dem Heiligen Geist als Ausdruck der Kraft unterwegs sind and as the one who will make Jesus and the Father real to the people und als den, der Jesus und den Vater für die Menschen real macht, then the more we will be successful in preaching the gospel and bringing people into the kingdom. Desto erfolgreicher werden wir sein, das Evangelium zu predigen und Menschen ins Königreich zu bringen. Remember, denk daran, it's not how clever you have learned to present the gospel. Es geht nicht darum, wie gut du gelernt hast, das Evangelium klug darzustellen. It's good to learn to present it well. Es ist natürlich gut, das Evangelium darzulegen. But the key is this. Aber der Schlüssel ist, have you actually learned to walk close with the Holy Spirit so the gospel can be successful? Hast du gelernt, eng mit dem Heiligen Geist zu leben, damit das Evangelium erfolgreich sein kann? Think about this. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.